keine 6 Millionen Wege, dich aus dem Weg zu räumen. Und ihr Ungläubigen verfettet eure Tod durch den Hass am Scheiner-Kodex. Du gottverdammter Wichser, pratz mit deiner Rolex, dafür hack ich Schätze ab. Meine Verse brettern Schlag, keine Ehre, die ihr habt. So wie das Gesindel im verfluchten Bundestag. Fick die Prüfstelle, Baller Einzeltracks. Du kannst es verbieten, aber kriegst mich so nicht weg. Ich hab draus gelernt, aus den Fehlern, ohne sie zu machen. Denn mit Verstand hast du die stärkste aller Waffen. Die Strategie schlägt die pure Gewalt. In jedem Kampf eine breite Attribute. Ein Mann Armee gegen diesen Staat. Du machst die Scheiße für das Geld, ich mach die Scheiße wieder an. So wie früher, mit der Leidenschaft, mein Leben so wie Einzelhaft. Und ich lebe abgekapselt von allem, was dir heilig ist. Meine Augen leuchten rot, sie leuchten rot, im Mund scheint Licht. Ich creepe durch die Finsternis und du bist nur ein Zombie und rappst über Drogen. Junkie Fatze, halt doch endlich dein Maul. Ich komm von unten, ganz weit nach oben, während du in einem Loch da unten weiter langsam vor dich hin verfaulst. Fick die Prüfstelle, fick die Prüfstelle. Fick die Prüfstelle, fick die Prüfstelle. Fick die Prüfstelle.